Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Marseille-Trilogie von Jean-Claude Izot. Nach Total Cheops und Jourmaux hören Sie heute und am nächsten Montag in einer zweiteiligen Produktion die dritte Geschichte unserer Krimi-Sommerreihe. Im Mittelpunkt der Marseille-Trilogie steht Fabio Montale, Ex-Polizist einer Marseiller Sondereinheit. Zermürbt vom mühsamen Kampf gegen die Mafia, die rechtsradikalen Strukturen und die Korruption in den eigenen Reihen, hat Montale den Dienst inzwischen quittiert. Seit er noch dazu von seiner Freundin Lole verlassen wurde, lebt er desillusioniert in den Tag hinein. Da erhält er eines Tages einen anonymen Anruf, der ihn in Kontakt bringt mit Babette Bellini, einer engagierten und nicht ungefährlichen Journalistin. Solia. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Izot. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Vouillet. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Erster Teil. Das Leben stank nach Tod. Ich stank auch nach Tod. Es war wirklich heiß, Marseille erstickte. Und das machte Durst. Bei Assin in der Bar des Maraîchers hatte ich einen Pastis an der Theke genommen. Miles Davis hatte Solea angestimmt. Das Stück verehrte ich. Seit Lol mich verlassen hatte, hörte ich es nachts pausenlos. Eines Abends der letzten gemeinsamen Wochen hatte sie erklärt, die Solea ist das Rückgrat des gesungenen Flamenco. Warum singst du eigentlich nicht Flamenco? Jazz. Sie schwieg. Ich habe noch nicht gefunden, was ich suche. Genau dieses Schweigen fand sich im Spannungsbogen der Solea wieder. Du verstehst überhaupt nichts, Fabio. Was soll ich denn verstehen? Sie hatte sich von mir entfernt, das spürte ich. Wir hielten nur noch eine alte Liebesgeschichte aufrecht, diskutierten endlos, rauchten eine Kippe nach der anderen und tranken in großen Zügen Lagavulin. Das ist nicht zu erklären, Fabio. Es geht um die Tragik des Lebens. Du hörst seit Jahren Flamenco und fragst dich immer noch, was es zu verstehen gibt. Ein Brief von Babette hatte das alles ausgelöst. Babette Bellini hatte ich kennengelernt, als ich zum Leiter der Brigade sicherheitsgefährdeter Gebiete in den nördlichen Vierteln Marseilles ernannt worden war. Ihre Zeitung La Marseillaise hatte sie eher zufällig für das Interview mit dem seltenen Vogel ausgesucht, den die Polizei an die Front geschickt hatte. Und wir waren im Bett gelandet. Lover in Transit nannte Babette uns gern. Vor 2 Jahren hatte sie einen italienischen Rechtsanwalt kennengelernt. Die Liebe schlug ein wie der Blitz. Sie war ihm nach Rom gefolgt. Nicht nur aus Liebe, wie sich zeigte. Ihr geliebter Anwalt war auf Mafiaprozesse spezialisiert. Und sie wollte seit Jahren als freie Reporterin groß rauskommen, mit der bislang gründlichsten Untersuchung über Verbindungen und Einfluss der Mafia in Südfrankreich. In dieser Recherchen kam sie noch einmal nach Marseille zurück. Unsere gespielte Verliebtheit war mir irgendwie angenehm gewesen. Als Lol dann von einem Besuch bei ihrer Mutter in Sevilla zurückkam, sagte ich ihr nichts von Babette und unseren Treffen. Lol kannte ich seit meiner Jugend. Sie hatte Hugo geliebt, danach Manu. Schließlich mich, den letzten Überlebenden unserer Träume. Mein Leben barg keine Geheimnisse für sie. Aber von Babette hatte ich ihr nie erzählt. Wer ist diese Babette, der du sagst, dass du sie liebst? Sie hat einen Brief von Babette geöffnet. Ich liebe dich. Heißt nicht gleich, ich liebe dich. Sag das nochmal. Wie soll ich sagen? Ich liebe dich aus Treue zu einer Liebesgeschichte, die es nie gegeben hat. Oder ich liebe dich wegen einer wahren Liebesgeschichte, die sich jeden Tag aus 1000 kleinen Glücksmomenten zusammensetzt. Ich hatte mich in falschen Erklärungen verheddert. So hatte ich Lol am Ende einer schönen Sommernacht verloren. Wusstest du das? Wenn man nicht mehr leben kann, hat man das Recht zu sterben und mit seinem Tod noch ein letztes Mal die Funken sprühen zu lassen. Ich hatte Assan gerade gebeten, mir noch einen einzuschenken. Da kam Sonja herein. Das heißt, ich wusste noch nicht, dass sie Sonja hieß. Ich war ihr in letzter Zeit öfter begegnet. Das letzte Mal im Juni beim Sardinenfest in Lestag. Nie hatten wir miteinander gesprochen. Sonja bahnte sich einen Weg zur Bar und zwängte sich zwischen einen Gast und mich. Sagen Sie nicht, dass Sie mich gesucht haben. Warum? Weil mich damit heute schon mal ein Freund überrascht hat. Ich habe Sie nicht gesucht, aber ich freue mich, Sie hier zu finden. Ich mich auch. Assan, gib der Dame was zu trinken. Sonja heißt die Dame. Er brachte ihr einen Whisky auf Eis, wie einem Stammgast, ohne zu fragen. Auf uns, Sonja. Auf uns? Als Sonjas graublaue Augen in meine blickten und ihr Schenkel an meinem klebte, geriet die Nacht aus den Fugen. Ich fragte mich, warum die Dinge immer so schnell passieren, Liebesgeschichten. Man wünscht sich immer einen anderen Moment, wenn man in Hochform ist und für den anderen bereit. An das Ende der Nacht erinnere ich mich überhaupt nicht. Mit übermenschlicher Anstrengung öffnete ich die Augen. Ich lag nackt auf meinem Bett. Ja? Nur eine Frage, Montale. Weißt du, wo Babette Bellini ist? Wer ist da? Stell dich nicht dumm, Montale. Deine kleine Freundin, Babette, diese Dreckschleuder. Ob du weißt, wo wir sie finden können? Das war nicht die Art Weckruf, die ich mir erträumte. In Rom. Ich dachte mir, wenn sie hier suchen, kann sie nicht mehr dort sein. Da ist sie nicht mehr. Man muss sie vergessen haben, mir Bescheid zu sagen. Interessant. Du wirst Folgendes tun, Montale. Wie du es anstellst, ist mir egal. Aber du wirst eine Freundin für uns finden. Sie hat ein paar Sachen, die uns interessieren. Verstehst du? Da du nichts Vernünftiges zu tun hast, müsste das ziemlich schnell gehen. Nicht wahr? Fahr zur Hölle! Das nächste Mal reißt du das Maul nicht mehr so weit auf, Montale. Das Leben stank nach Tod. Ich hatte mich nicht geirrt. Sonja hatte eine Notiz neben den Autoschlüssel auf dem Tisch hinterlassen. Du warst zu voll, schade, ruf mich heute Abend an gegen 7, Kuss. Folgte ihre Telefonnummer. Die entscheidenden Ziffern einer Einladung zum Glück. Mein Kopf war schwer wie ein Gebirge. Ich zögerte zwischen Dusche und Kaffee. Der Kaffee gewann. Ich trieb in letzter Zeit nicht mehr genug Sport. Ging auch nicht mehr oft genug in den Buchten wandern oder trainierte regelmäßig in Mavros Boxstudio. Gutes Essen, Alkohol, Zigaretten. In 10 Jahren bist du tot, Montale, sagte ich mir. Tu was, verdammt nochmal. Sonja fiel mir wieder ein. Mit mehr und mehr Lust. Dann schob sich Babettes Bild darüber. Wo steckte sie? Worauf hatte sie sich da eingelassen? Der Kerl am Telefon hatte keine leeren Drohungen ausgestoßen. Jedes Wort wog zentnerschwer. Ich ging auf die Terrasse. Die sengende Sonne schlug mir brutal entgegen. Vor mir lag das einzige Geschenk des Lebens, das ich jeden Tag bekam. Unversehrt, das Meer. Oft dachte ich, mit einer Frau schlafen hätte etwas von diesem grenzenlosen Glück, das vom Himmel auf das Meer hinabsteigt. Hatte ich Sonja umarmt? Hatte sie hier geschlafen? Mit mir? Nein. Nein, du warst zu besoffen. Sie hat es dir schriftlich gegeben. Wissen Sie, wie spät es ist? Honorine, meine alte Honorine. Die einzige, die mir von meinem verbrauchten Leben geblieben war. Treu bis ans Ende. Sie hat ein Alter erreicht, in dem man nicht mehr älter wird. Ich liebte sie. Sie war die Mutter aller Mütter. Es ist fast Mittag, hören Sie mal. Es sind Ferien. Ferien sind für Leute, die arbeiten. Davon war Honorine besessen, Arbeit für mich zu finden. Seit einem Jahr vertrat ich Fonfon jeden Nachmittag hinter seiner Theke. Es brachte mir etwas Kleingeld für Benzin, Kippen und meine nächtlichen Spritztouren in die Stadt. Das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass mein alter R5 den Geist aufgab und ich einen neuen kaufen musste. Honorine, fangen wir nicht wieder damit an. Honorine redete mir nur aus Liebe ins Gewissen, aus Angst, dass es mir schadete, so weiterzumachen, ohne etwas zu tun. Als ich mich vor 30 Jahren von ihr verabschiedet hatte, funkelte Wut in ihren Augen. Sie hatte mich für 5 Jahre in der Kolonialarmee verpflichtet, Richtung Djibouti. Eine Flucht aus Marseille und vor meinem Leben. Weil ich mit Hugo und Manu die Grenze überschritten hatte. Manu hatte in der Rue des Trois Mages aus Panik auf einen Apotheker geschossen, den wir um seine Einnahmen erleichtert hatten. Am nächsten Morgen stand in der Zeitung, dass dieser Mann, ein Familienvater, für den Rest seines Lebens gelähmt war. Seit dieser Nacht hatte ich panische Angst vor Waffen. Mein Polizeidienst später hatte daran nichts geändert, konnte mich nie dazu durchringen, eine Waffe zu tragen. Manu war von Ganoven umgelegt worden, Igo von den Bullen. Ich lebte noch, weil ich Glück gehabt hatte. Das Glück, von einigen Erwachsenen lernen zu können, dass wir Menschen waren. Menschliche Wesen. Und dass es uns nicht zustand, zu töten. Übrigens, fürs Essen, wie wär's mit einem großen Salat und ein paar Anchovis dazu? Bei dieser Hitze. Tomatenomelette wäre mir lieber. Oh, was ist denn heute los mit euch? Fonfon will auch Tomatenomelette. Wir haben telefoniert. Ja, machen Sie sich nur lustig. Seit einigen Monaten kochte Honorine auch für Fonfon. Abends aßen wir drei, oft auf meiner Terrasse. Überhaupt verbrachten Fonfon und Honorine immer mehr Zeit miteinander. Vor ein paar Tagen hatte Fonfon sogar seine Nachmittagssiesta bei ihr gehalten. Ich hatte ein wenig nachgeholfen, Fonfon und Honorine zusammenzubringen. Es war keine Schande, sein Leben nicht allein beenden zu wollen. Was ich fragen wollte, die kleine dunkelhaarige Dame, die Sie letzte Nacht nach Hause gebracht hat, sehen Sie sie wieder? Sonja, stimmt's? Weiß nicht. Warum? Weil sie mir einen sehr netten Eindruck macht. Das war noch so eine Zwangsvorstellung Honorines, dass sie eine Frau fand. Ich hatte ihr schon unzählige Male erklärt, dass es in meinem Leben nur LOL gab. Und die war nicht mehr da. Der größte Schmerz, den ich ihr hatte zufügen können, war, sie zum Gehen zu zwingen, mich zu verlassen. Aber sie war die Frau meines Lebens. Und ich hatte nicht vor, jetzt aufzugeben. Ich brauchte den Glauben, dass sie wiederkam. Wenn ich das sagte, sah Honorine mich traurig an. Sie wusste, dass LOL ihr eigenes Leben in Sevilla lebte. Mit einem Gitarristen, der von Flamenco auf Jazz umgestiegen war. Habt ihr miteinander gesprochen? Aber ja, wir haben zusammen Kaffee getrunken. Und worüber habt ihr gesprochen? Von ihr ein bisschen, von Ihnen eine Menge. Sie hat mir erzählt, dass Sie unglücklich sind. Unglücklich? Sie kennt mich kaum. Also, ich würde Sie gern wiedersehen. Ich auch, Honorine. Knapp eine halbe Stunde später hielt ich vor Babettes Wohnhaus. Sommertag in Marseille, keine Parkplatzprobleme. Ganz Marseille versammelt sich an den Stränden mit dem Hintern im Wasser, wie Fonfon sagt. Ich klingelte bei Madame Orsini. Sie kümmerte sich während Babettes Abwesenheit um ihr Apartment. Ich hatte vorher angerufen. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Danke, ich brauche nur die Wohnungsschlüssel. Schade. Sie lächelte. Ich auch. Und reichte mir den Schlüssel. Babette hat schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Ist sie immer noch in Rom? Und mit ihrem Anwalt. Das Apartment sah aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Großartig. Sie hatte es in den 70ern für ein Apfel und ein Ei gekauft. Ein gewaltiges Glasfenster ging auf den alten Hafen und die Friulinseln. So viel Schönheit nahm einem den Atem. Für den Bruchteil einer Sekunde. Die Wohnung war auf den Kopf gestellt. Mit einem Mal war es böse, greifbar, schnürte mir die Kehle zu. Ich machte eine Runde durch die Zimmer. Alles war durchsucht worden. Im Schlafzimmer setzte ich mich auf das Bett und steckte mir eine Zigarette an. Mein Anrufer musste hier gewesen sein, vor unserem Gespräch. Die Mafia, ihre Killer. Sie suchten Babette und hatten, wie ich, vorn angefangen. Zwei dicke schwarze Aktenordner auf dem Boden erregten meine Aufmerksamkeit. Ich schlug den ersten auf. Ihre Reportagen. Ich ertappte mich dabei, wie ich die Seiten rückwärts durchblätterte. Bis zu unserem Interview vom März 1988. Eine gute halbe Seite samt Foto. Einige junge Leute entwickeln ein Gefühl der Allmacht, hatte ich auf ihre erste Frage geantwortet. Sie erkennen keine Autorität mehr an und schaffen in den Vorstädten ihr eigenes Gesetz. Rap ist zu einer ihrer Ausdrucksformen geworden, mit denen sie die Polizei anprangern. Das zeigt, dass wir völlig auf dem Holzweg sind. Meine Vorgesetzten waren nicht gerade begeistert gewesen. Aber sie hatten nichts gesagt. Sie kannten meine Ansichten. Gerade deshalb hatten sie mich zum Leiter der Brigade zur Überwachung sicherheitsgefährdeter Gebiete in den nördlichen Vorstädten Marseilles ernannt. Ich hatte eine Weile gebraucht, bis ich merkte, dass ich nur eine Marionette war, die man so lange vorführt, bis man wieder zu den guten alten Methoden zurückkehrt. Mit 20% der Belegschaft, die Front National wählten. Demütigungen, Schläge ins Gesicht, Durchmöbeln, alles zur Befriedigung derer, die laut nach Sicherheit schrien. Die Lage in den nördlichen Vierteln hatte sich wieder zugespitzt. Verwüstete Schulen in Saint-André, Angriffe auf Ärzte im Nachtdienst in La Savine oder bedrohte Nachtbusfahrer. Dazu Heroin, Crack und all diese Schweinereien im Verborgenen, die den Jungs der Vorstädte Mut einimpften und den Verstand raubten. Die beiden großen Plagen von Marseille, gröhlten die Rapper der Marseiller Gruppe IAM, sind Heroin und Front National. Alle, die mit Jugendlichen zu tun hatten, fühlten die Katastrophe auf sich zukommen. Ich hatte gekündigt, obwohl ich wusste, dass das keine Lösung war. Aber die Polizei lässt sich nicht von heute auf morgen ändern, weder in Marseille noch anderswo. Es war zu spät für mich. Ich war aus der Polizei ausgeschieden und auch wenn ich nichts anderes gelernt hatte, wollte ich den Dienst nie wieder aufnehmen. Ich zog den Artikel aus seiner Hülle und faltete ihn auseinander. Babette hatte an den Rand geschrieben, Montale, sehr charmant und intelligent. Sie hatte mich zum Essen eingeladen. Es war lange her, fast 10 Jahre. Ich wurde älter, das war normal. Aber ich fand, dass ich schlecht alterte. Als Lolli ihre Koffer packte, war der Sinn meines Lebens mit ihr dahin. Mein Foto sah mich an. Wir sind nur in den Augen des anderen schön, desjenigen, der dich liebt. Eines Tages kann man dem anderen nicht mehr sagen, er ist schön, weil die Liebe abhanden gekommen ist. Man kann sein bestes Hemd anziehen, sich die Haare schneiden und Schnurrbart wachsen lassen. Es hilft alles nichts. Man bekommt allenfalls ein »Steht dir gut« zu hören. Aber nicht das sehnsüchtig erhoffte »Du siehst gut aus«, das Versprechen von Lust und zerwühlten Laken. Ich steckte Babettes Aktenordner ein. Ihre Berichte werden mich auf andere Gedanken bringen, sagte ich mir. Haben Sie gefunden, was Sie suchten? Vielleicht. Aha. Hat sie Ärger? Wie kommen Sie darauf? Die Polizei war da. Die Polizei? Ja. Sie log. Und Sie haben ihnen Fragen gestellt, wo Babette ist, ob sie in letzter Zeit gesehen haben, ob sie von Freunden in Marseille wissen, die ganze Leier? Die ganze Leier, ja. Und Sie haben ihnen meinen Namen und meine Telefonnummer gegeben? Der Polizei. Sie verstehen. Sie haben ihn gedroht? Ja. Damit Sie meinen Namen verraten? Sie rufen jeden Tag an, haben Sie gesagt. Und es wäre besser, wenn ich rede. Madame Orsini sah mich panisch an. Ja? Ja, natürlich. Sie sind es. Es ist für Sie. Ja? Du bist an der Arbeit, Montale. Gut so. Aber da verlierst du deine Zeit. Wir haben es eilig, verstehst du? Leck mich am Arsch! Du bist bald selbst am Arsch. Schneller, als du denkst. Arschloch. Er legte auf. Madame Orsini starrte mich an. Sie war jetzt ganz Angst und Schrecken. Tun Sie weiter, was die Ihnen sagen. Ich hätte Sehnsucht nach Sonja, nach ihrem Lächeln, nach ihren Augen, nach ihrem Körper, den ich noch nicht kannte. Eine wahnsinnige Sehnsucht nach ihr. In ihr die ganze Verdorbenheit der Welt zu vergessen. Denn ich hatte noch ein paar Illusionen. Ich saß im Schatten auf der Terrasse von La Samaritaine am Hafen, der schönsten am alten Hafen. Die einzige, auf der man das Licht der Stadt von morgens bis abends genießen kann. Es war jetzt fast 8 und ich hatte alle 30 Minuten erfolglos bei ihr angerufen. Ich kam mir vor wie ein verliebter Junge. Wieder vertiefte ich mich in Babettes Artikel. Sie drehten sich alle um Gerechtigkeit, Vorstädte, Polizei und um die Mafia. Darum vor allem. Für die Zeitung Aujourd'hui hatte Babette über die Pressekonferenz von 7 europäischen Richtern in Genf berichtet. Der Artikel stammte vom Oktober 1996. Die Richter schrieb, sie sind empört über die Tatsache, dass es fast gar keine gerichtlichen Verfolgungen gibt oder dass diese von der Politik verzögert werden, dass eine kriminelle Organisation nur 200.000 Dollar Kommission bezahlt, um 20 Millionen zu waschen, dass das Geld aus dem Drogenhandel in Milliardenhöhe ungehindert im internationalen Geldkreislauf zirkuliert und zu 90% wieder in die westliche Wirtschaft zurückfließt. Der Abend brach herein, ohne jedoch Abkühlung zu bringen. Ich hatte genug vom Lesen und Warten. Auf die Art und Weise würde ich wieder besoffen sein, wenn ich Sonja traf, wenn sie schließlich geruhte zu antworten. Wieder umsonst, eine Viertelstunde später. Ich rief Assan an. Wie geht's? Wie soll's schon gehen? So benebelt, wie du letzte Nacht warst. Hab ich viel Blödsinn erzählt. Hab nie jemand so senkrecht so viel schlucken sehen. Du bist zu gut, Assan. Sonja. Das ist ein süßes Mädchen, hm? Jetzt fing Assan auch noch damit an. Sicher. Sag mal, du weißt nicht zufällig, wo sie wohnt. Doch. Rue Consulat, 24 oder 26. Ich weiß nicht mehr. Aber eine gerade Zahl, bestimmt. Die Ungeraden kann ich mir immer merken. Und wie heißt Sonja? De Luca. Italienerin, auch das noch. Soll ich Sonja sagen, dass du dich nach ihr erkundigt hast, wenn ich sie sehe? Klar, na dann, bis bald. Ciao. Thank you. wohnte Nummer 28. Die Tür ging auf, mein Herz begann zu schlagen. Erste Etage stand auf dem Briefkasten. Ich nahm 4 Stufen auf einmal. Die Tür war angelehnt. Polizei, wer sind Sie? Ich ahnte das Schlimmste. Mein Herz stand still. Der Todesgeruch war wieder da. Und sein häufiger Begleiter, Blutgeruch. Ich habe Sie was gefragt. Montale, Fabio Montale. Ich war mit Sonja verabredet. Ich log. Sind Sie Ihr Freund? Ja, ein Freund. Sie ist tot. Ermordet. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich fühlte, wie sich tief in meinem Bauch ein Klumpen formte. Und wie er sich in meinem Körper auf und ab bewegte, bis zur Kehle. Ich erstickte. Stumm, sprachlos. Als wären alle Worte in die Vorgeschichte zurückgekehrt. In die Tiefe der Höhlen. Dorthin, wo der Mensch für immer hätte bleiben sollen. Der Anfang war das Schlimmste. Der Urschrei des ersten Menschen. Verzweifelt unter dem gewaltigen Sternenzelt. Verzweifelt, weil er dort verstand, niedergedrückt von so viel Schönheit, dass er eines Tages seinen Bruder erschlagen würde. Im Anfang lagen all die Gründe zu töten, noch bevor der Mensch sie beim Namen nennen konnte. Lust, Eifersucht, Begehren, Angst, Geld, Macht, Hass. Der Hass des Anderen, der Hass der Welt. Wie? Die Kehle durchgeschnitten unter der Dusche. Ein Sadist? Ich war auch mal Flick. Vor langer Zeit. Montale, ja. Ich überlege schon die ganze Zeit in den nördlichen Vierteln. Stimmt's? Er reichte mir die Hand. Ich bin Büro, Alarmbüro. Sie hatten nicht nur Freunde. Ich weiß, nur einen. Loubé. Loubé, ja. Er ist versetzt worden. Vor 6 Monaten. Saint-Prieux, Côte d'Amour. Nicht gerade eine Beförderung. Er hatte auch nicht viele Freunde. Eine Polizeisirene war zu hören. Gleich würde die Mannschaft ankommen. Spurensicherung, Fotos, das Übliche. Ein Verbrechen mehr. Und Sie? Ich habe für ihn gearbeitet. Es war nicht schlecht, er war korrekt. Reden tat mir gut. Ich verdrängte die Bilder von Sonja mit durchtrennter Kehle, die in meinem Kopf zusammenströmten. Die Flut ließ sich nicht eindämmen. Wie in schlaflosen Nächten, wenn man sich von dem Film überwältigen lässt, indem man seine Frau in den Armen eines anderen Mannes sieht, wie sie ihn küsst, ihn anlächelt, ihm sagt, ich liebe dich, während er in sie eindringt. Lol war fortgegangen. Und Sonja war tot. Ermordet. Warum? Und die anderen? Tot. Die ich geliebt hatte, Manu, Hugo und Gitu, so jung. Und Laila, die wunderschöne Laila. Ich war nie zur Stelle gewesen, um es zu verhindern, ihren Tod. Warum war ich immer auf der falschen Seite des Lebens? Dort, wo das Unglück hereinbrach. Liebte ich das Leben nicht genug? Immer zu spät, Montale. Du hinkst dem Tod immer einen Schritt hinterher. Dem Leben genauso. Freundschaft, Liebe. Montale, wir müssen Ihre Aussage aufnehmen. Ja. Wie haben Sie es rausgefunden? Der Kinderladen. Sie hat ein Kind. Enzo, 8 Jahre. Wussten Sie das nicht? Ich habe sie erst gestern Abend kennengelernt. Wo? In einer Bar, Le Maraîcher. Wir wollten uns heute Abend wieder treffen, das ist alles. Der Kinderladen hat den Großvater des Jungen angerufen. Attilio, dachte ich. Ich kannte ihn auch aus der Bar. Nicht den Vater? Gibt es nicht. Guten Abend, Kommissar. Ich sah auf, vor mir stand eine schöne junge Frau, in schwarzen Jeans und T-Shirt. Ist das der Zeuge? Ein ehemaliger Mitarbeiter des Hauses, Fabio Montale. Sie reichte mir die Hand. Kommissar Pissar. Ihr Händedruck war fest, herzlich. Ihre schwarzen Augen waren ständig in Bewegung, lebhaft, voller Leidenschaft. Für den Bruchteil einer Sekunde sahen wir uns an. Glaubten für den Moment, dass Gerechtigkeit den Tod abschaffen könnte. Das Verbrechen. Erzählen Sie. Ich bin müde. Furchtbar müde. Und meine Augen füllten sich mit Tränen, endlich. Tränen waren das einzige Mittel gegen Hass. Wie konnte ich nur vergessen, dass sie von ihrem Sohn gesprochen hatte, Enzo. Sein Vater hat mich sitzen lassen vor 5 Jahren. Er hat nie ein Lebenszeichen von sich gegeben. Weihnachten nicht. Geburtstag nicht, ist auch besser. Er wäre ein schlechter Vater gewesen. Ein Kind braucht einen Vater. Vielleicht lerne ich eines Tages einen Typen kennen, den ich Enzo mit Freuden vorstellen kann. Ich wollte sie in die Arme nehmen. In diesem Augenblick. Sie ganz fest drücken. Fabio. Schon gut, schon gut. Trinken wir noch ein letztes Glas und gehen baden, einverstanden? Ich hatte die Idee, Sonja mit auf mein Boot zu nehmen und draußen im Meer schwimmen zu gehen. Mein Boot war meine einsame Insel. Ich hatte nur Loll darin mitgenommen. Die Nacht, als sie zu mir gezogen war. Coltrane spielte. Ich war völlig betrunken. Du bist schön, Sonja. Und du bist besoffen, Fabio. Das Glück. Die Möglichkeit. Immer wieder. Als ich nach Hause kam, klingelte das Telefon. 2:10. Ich ließ es klingeln. Der am anderen Ende gab auf. Honorine hatte mir in der Küche eine Notiz hinterlassen. Das ist Gemüsesuppe au Pistou. Sie schmeckt auch kalt. Ich drücke sie ganz fest. Fonfon drückt sie auch. Ich hatte Honorine und Fonfon nur gesagt, sie ist tot, ermordet. Und war mit dem Boot rausgefahren. Woher wusste Sonja, dass ich kein glücklicher Mensch war? Unglücklich, hatte sie zu Honorine gesagt. Über Loll hatte ich ihr nichts erzählt, da war ich sicher. Aber über mich hatte ich gesprochen, das schon. Loll war mein Schicksal. Kein Unglück. Aber dass sie weggegangen war, war mit Sicherheit auf meine Lebensweise zurückzuführen. Ich lebte schon zu lange, zu ausschweifend, ohne noch an das Leben zu glauben. Hatte ich nicht aufgepasst und war ins Unglück gestolpert? Hatte ich nicht auf all meine Träume, die wahren Träume, verzichtet, als ich glaubte, die kleinen Freuden des Alltags reichten zum Glück? Wütend hob ich ab. Scheiße! Montale? Ja? Das ist nur ein Anfang, Montale. Wir machen weiter, bis du die Dreckschleuder gefunden hast. Hörst du? Verdammter Drecksack! Du Scheißkerl! Wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst, wirst du es am Ende bereuen, noch am Leben zu sein. Okay, okay. Wir rufen heute Abend wieder an. Er legte auf. Ich werde den wahnsinnigen Scheißkerl umbringen! Ich werde dich umbringen! Umbringen! Honorine stand plötzlich neben mir. In dem Morgenrock, den ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Ich dachte, Sie haben Albträume. Albträume gibt es nur im Leben. Der Hass war wieder da. Und mit ihm dieser widerliche Gestank nach Tod. Ich wusste, dass ich den Kerl umbringen musste. Das Telefon klingelte. 9:10. Scheiße. Ich nahm ab, auf das Schlimmste gefasst. Ja? Kommissar Pissar, guten Morgen. Sind Sie morgens immer so schlecht drauf? Das ist nur, um die lästigen Vertreter für Einbauküchen abzuwimmeln. Können wir uns sehen? Ich würde gern mit Ihnen plaudern über das eine oder andere. Im Büro? Ich denke, das wäre Ihnen nicht so lieb, stimmt's? Nicht wirklich. Um 11? Am Fort Saint-Jean. Dann gehen wir ein wenig, wenn Sie möchten. Ja, möchte ich. Na, dann ist ja gut. Gehen wir jetzt ein Stück? Madame Kommissar? Hélène, bitte. Ja, gern. Von dort bin ich das erste Mal nach Marseille gekommen. Über das Meer. Sie zeigte in die Weite. Ich war 6 Jahre alt. Nie werde ich die Schönheit dieser Stadt in den frühen Morgenstunden vergessen. Algier werde ich auch nie vergessen. Aber ich bin nie zurückgekehrt. Kennen Sie Algier? Nein, ich bin nicht viel gereist. Aber Sie haben mich nicht hergebeten, um mir all das zu erzählen, oder? Nein. Ich möchte, dass Sie mir von der Mafia erzählen. Mir war, als hätte ich diese Frau schon immer gekannt. Ich wusste nicht, wie mir geschah. In 48 Stunden war es 2 Frauen, so unterschiedlich wie Tag und Nacht, gelungen, in mein Herz zu dringen. Ich habe einiges über Sie gelesen im Büro. Sie waren 2-mal in Mafia-Geschichten verwickelt. Das erste Mal nach dem Tod Ihres Freundes Hugo in dem persönlichen Krieg zwischen Sicard und Battisti. Das 2. Mal durch den Killer Nani, der nach Marseille gekommen war, um hier aufzuräumen. Und der einen 16-jährigen Jungen erschossen hat. Ich weiß, ja. Ein Zufall. Und weiter? Aller guten Dinge sind 3, oder? Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Sie spielen gern den Idioten, was, Montale? Sonja ist keinem Sadisten zum Opfer gefallen. Auch keinem Geisteskranken oder Messerhelden. Vielleicht der Vater Ihres Kindes. Ich sehe, Sie haben immer noch die Angewohnheit, hanebüchende Geschichten aufzutischen. Hören Sie, Hélène. Die Kommissarin stellt Ihnen die Fragen. Im Rahmen der Ermittlungen in einem Mordfall. Dem Mord an einer Sonja De Luca, Mutter eines 8-jährigen Kindes, unverheiratet, 34 Jahre, Montale. Mein Alter. Ich habe heute Morgen lange mit Loubet telefoniert, bevor ich Sie angerufen habe. Ah ja, wie geht's ihm? So gut es jemandem geht, den man in der Versenkung verschwinden ließ. Und? Was hat er Ihnen über mich erzählt? Dass Sie eine Nervensäge sind, das hat er mir erzählt. Imstande der Polizei Informationen vorzuenthalten, nur damit Sie ihr einen Schritt voraus sind und Ihre Dinge ganz allein regeln können. Wie Zorro höchstpersönlich. Loubet ist zu gut. Und wenn Sie sich endlich dazu herablassen, auszupacken, ist immer schon das Schlimmste passiert. Ach nee. Ach doch. Loubet hatte natürlich recht. Ich hatte kein Vertrauen mehr in die Polizei. Rassisten, Karrieristen und von der Mafia bestochen. Unsere Polizei war genauso wie die ganze Gesellschaft. Loubet war die Ausnahme. Das ändert nichts daran, dass die Toten, die Kompetenzüberschreitung, Irrtümer, Willkür, das Zusammenschlagen auch immer von Ihrer Seite kommen, nicht wahr? Ich habe kein Blut an den Händen. Ich auch nicht, Montale. Und Loubet genauso wenig, soweit ich weiß. Hören Sie auf damit. Was wollen Sie? Superman spielen, sich umbringen lassen? Einige der grauenhaften Morde von Killern der Mafia gingen mir durch den Kopf. Giovanni Brusca hatte mit eigenen Händen ein 11-jähriges Kind erdrosselt und es anschließend in ein Säurebad gelegt. Sonjas Killer musste aus seiner Schule stammen. Vielleicht, was stört Sie daran? Es stört mich. Ich hatte keineswegs vor, Hélène Pessière von der Mafia zu erzählen, von diesem absurden Zufall, der Sonja das Leben gekostet hatte. Auch nicht von den Telefonanrufen des Killers und erst recht nicht von Babette. Jedenfalls nicht für den Augenblick. Erst musste ich Babette finden. Dann. Nein. Vorher musste ich noch den Hurensohn umlegen, der Sonja auf dem Gewissen hatte. Montale, das war ein Profi, der Sonja umgebracht hat. Nur die Mafia schlitzt den Leuten so die Kehle auf, von rechts nach links. Was verstehen Sie denn davon? Oh, ich habe meine Diplomarbeit über die Mafia geschrieben. Wissen Sie nichts Besseres mit Ihrem Leben anzufangen, als in der Scheiße zu rühren? Sich die schönen Augen über blutigen Leichen zu verderben? Ist das Ihr Leben, zu erkennen, dass diese Kehle von der Mafia aufgeschlitzt wurde und jene von einem sexuellen Triebtäter? Ja, das ist mein Leben. Und nichts anderes. Sie legte ihre Hand auf meine, als würde sie gleich sagen, ich liebe dich. Unsere Blicke trafen sich. Entschlossenheit gegen Entschlossenheit. Aber ich hatte einen Vorteil. meinen Hass. Schade, Montale. Schade, was? Sie wissen, dass es Fehler gibt, die nicht wieder gut zu machen sind. Was sollte ich denn wieder gut machen wollen? Wenn Sie Schuld an Sonjas Tod hätten. Mein Herz machte einen Satz. Helene Pisser hatte den wunden Punkt getroffen. Ich hatte Sonja einem Killer ans Messer geliefert. Sie hatten sie umgebracht, um mir eine Lektion zu erteilen. Die erste auf der Liste. Sonja stand ganz unten. Honorine ganz oben. Eine Stufe über Fonfon. Ich musste Babette finden, so schnell wie möglich. Und mich zweifellos zur Vernunft bringen, um ihr nicht sofort den Hals umzudrehen. Das würde ich Ihnen nicht verzeihen. Was? Wenn Sie mich belogen hätten. Georges Mavros erwartete mich. Er war der einzige Freund, der mir geblieben war. Der letzte aus meiner Generation. Hugo und Manu waren tot. Die anderen hatten sich in alle Winde zerstreut. Ab einem gewissen Alter schloss man keine Freundschaften mehr. Nur noch Bekanntschaften. Mit Leuten, mit denen man gern feierte. Boxen wir ein bisschen? Wenn du meinst. Das Boxstudio hatte sich nicht verändert. Es sah noch aus wie am ersten Tag. Nur die Plakate an der Wand waren vergilbt. Aber Mavros hing an seinen Plakaten. Sie erinnerten ihn daran, dass er ein guter Boxer gewesen war. Heute gab er Unterricht, den Jungs aus dem Viertel. Na, Champion, du brauchst so viel. Hau bloß ab! Kaum eine Stunde später saßen wir auf der Terrasse der Bar de Minime am Chemin Saint-Antoine. Beim zweiten Halben hatte ich Mavros alles erzählt. Von meiner Begegnung mit Sonja bis zu dem Essen mit Helene Pisser. Ich muss Babette unbedingt finden. Tja, und dann? Willst du sie diesen Typen auf dem Präsentierteller servieren? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es einen Weg, sich mit ihnen zu einigen. Also wenn du mich fragst, reden ist nicht gerade ihre starke Seite. In Wahrheit wusste ich selber nicht, was ich von der ganzen Sache halten sollte. Aber eins war sicher. Auch wenn ich sauer auf Babette war, ich wollte nicht, dass sie sie töteten. Die Möglichkeit, dass Mavros auch auf ihrer Liste stehen könnte, war mir plötzlich in den Sinn gekommen und ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Weißt du was, George? Du solltest die Trainingsstunden verschieben. Ein paar Tage ausspannen in den Bergen. Nur eine Woche oder so. Ich habe keinen Ort, wo ich ein paar Tage ausspannen könnte. Außerdem habe ich keine Lust. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass diese Kerle sich an dich anmachen. Und wenn das passiert, will ich an dem Tag nicht weit weg sein, okay? Okay, aber halt dich raus. Du hast damit nichts zu tun. Was haben wir schon zu verlieren? Wir haben uns das ganze beschissene Leben lang verarschen lassen. Die Frauen haben uns sitzen lassen. Was bleibt da noch? Freundschaft. Ich machte einen Umweg über die Küstenstraße, über die hässlichen Stahlbrücken, die die euromediterranen Landschaftsberater abreißen wollten. Idioten. Der Hafen war großartig aus dieser Perspektive. Man verschlang ihn im Fahren mit den Augen. Die Piers, Frachter, Kräne, Fähren, das Meer, das Château d'If und die Friulinseln in der Ferne. Das alles war Balsam für die Seele. In meinem Kopf begann es zu arbeiten. Ich lebte in der Leere, die Loll hinterlassen hatte. Nach Hause kommen war am schlimmsten. Allein sein. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich dachte an Fonfon und Honorine, wie sie auf der Terrasse auf mich warteten. Ich war nicht wirklich allein. Die beiden waren da. mit ihrer Liebe für mich. Honorine wusste, dass ich meine Hände nicht mit Blut befleckt hatte. Battisti hatte ich den Flix überlassen. Narni war mit seinem Wagen in eine tiefe Schlucht gestürzt. Blieb nur Sadna. Ihn hatte ich mitten in den Flammen sitzen lassen und bereute es nicht. Aber nicht einmal dieses widerwärtige Stück Scheiße hätte ich einfach so berechnend umbringen können. Sie wusste das alles. Ich hatte es ihr erzählt. Aber ich war heute nicht mehr der Gleiche. Und das wusste Honorine auch. Ich verzweifelte an den Menschen und der Welt. Sonjas Tod, ungerecht, dumm und brutal, wie Bosnien, Ruanda, Algerien mit seiner täglichen Flut an Massakern. Nacht für Nacht Hunderte von massakrierten und ermordeten Frauen, Kindern, Männern. Der Ekel. Wirklich zum Kotzen. Sonja. Ich hatte mir vorgenommen, ihren Vater und ihren Sohn aufzusuchen. Sonjas Vater Attilio De Luca wohnte in der Rue Antoine del Bello. Ich erkannte ihn sofort wieder. Er hatte mir sogar sein Leben erzählt. 1992 war er entlassen worden, nach 15 Jahren bei Intramar. 35 Jahre im Hafen geschuftet. Stand auf der schwarzen Liste. Zu alt und Unruhestifter. Er fand sich als einer der Ersten auf der Straße wieder. Warum hat er mir nie von seiner Tochter erzählt? Das Schreckliche war, dass es bei Sonja nichts zu bedauern gab wie bei Lol. Es gab nur Schuldgefühle. Das Schlimmste, was passieren konnte. Unabsichtlich zum Werkzeug ihres Todes geworden zu sein. Oh, Montale. Er war um 100 Jahre gealtert. Enzo reichte seinem Großvater gerade bis an die Taille. Er klammerte sich an sein Bein und sah ebenfalls zu mir auf. Mit den graublauen Augen seiner Mutter. Enzo, geh wieder ins Bett. Warst du das, mit dem sie gestern Abend verabredet war? Ja. Es war nichts zwischen uns, weißt du. Wir wollten uns wiedersehen. Er litt entsetzlich. Seine Augen glänzten verdächtig. Sie ist nie glücklich gewesen. Hat nur Idioten kennengelernt. Erklär mir das, Montale. Schön, intelligent und nur Idioten. Das kann man nicht erklären. Weiß es der Kleine schon? Noch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen soll. Warum hat man sie mir genommen? Warum? Ich zog ihn an mich und hielt ihn fest. Und ich fing auch an zu heulen. Unseretwegen, die wir all dies überleben mussten. Die ewige Verderbtheit der Welt. Der Brief war an Saint-Jean-du-Gard aufgegeben worden. Ich öffnete den Umschlag und zog 5 Disketten heraus. 2 blaue, eine weiße, eine rote, eine schwarze. Ich liebe dich immer noch, hatte Babette auf ein Stück Papier geschrieben. Und darunter, heb das gut für mich auf. Sonja tauchte blitzartig vor mir auf. Sonjas Gesicht. Sonja mit aufgeschlitzter Kehle. In diesem Moment hätte ich Babette hassen können. Die 5 Disketten enthielten ungezählte Dokumente. Ich fing mit den beiden blauen an. Wie die Mafia die Weltwirtschaft unterwandert, ein Kapitel ihres Berichts. In einer Zeit der weltweiten Verflechtung der Märkte wird die Rolle der organisierten Kriminalität in der Wirtschaft immer noch unterschätzt. Während kleinkriminelle Vergehen groß herausgestellt werden, schreibt die Presse so gut wie nichts über die Rolle und den Einfluss von internationalen Verbrecherorganisationen auf Politik und Wirtschaft. Ich klickte weiter. Nach Angaben der UN belaufen sich die jährlichen Einkünfte der transnationalen Verbrecherorganisationen weltweit auf ca. 1.000 Milliarden Dollar. Das entspricht dem Bruttosozialprodukt aller einkommensschwachen Länder der Welt. Diese Summe umfasst sowohl den Erlös aus illegalen Waffenverkäufen, dem Drogenhandel, dem Schmuggel atomaren Materials usw. so weiter, als auch Profite aus Geschäften, die von der Mafia kontrolliert werden. Prostitution, Glücksspiel, Devisenschwarzmärkte und so weiter. Parallel dazu arbeitet das organisierte Verbrechen mit gewöhnlichen Firmen zusammen und investiert in legale Unternehmungen, um Kapital außerhalb der kriminellen Sphäre zu akkumulieren. Solche Investitionen gehen hauptsächlich in Luxusimmobilien, Freizeitindustrie, Verlagswesen und Medien sowie Finanzdienstleistungen, in Landwirtschaft und Industrie, aber auch in den öffentlichen Sektor. Fußnoten verwiesen auf Dokumente und auf die anderen Disketten. Geschäfte, Orte, Unternehmen, politische Parteien und schließlich Namen. Faget, Noriega, Sun Investment, International Bankers, Luxemburg. Babette hatte ein ganzes Programm aufs Korn genommen und fasste das in dem Satz zusammen: Das organisierte Verbrechen hat bedeutendere Gewinne vorzuweisen als die 500 größten Firmen der Welt. Ihre Organisationen erinnern eher an Trusts wie General Motors als an die traditionelle sizilianische Mafia. Ich schrak aus dem Schlaf hoch. Etwas klingelte in meinem Kopf. Aber es war nicht das Telefon. Hatte ich geträumt? Ich stand auf und trat auf die Terrasse. Das Meer von einem dunklen, fast schwarzen Blau. Saint-Jean-du-Gard, dachte ich. Das war's. Das Klicken. Der Poststempel auf Babettes Briefumschlag, Saint-Jean-du-Gard, in den Cevennen. Was hatte sie da zu suchen? Bei wem? In meinen Gedanken tauchte für einen Moment Hélène Pessière auf. Ich hatte nicht das Recht, sie weiter zu belügen. Jetzt, wo ich Babettes Disketten in der Hand hatte. Jetzt, wo ich ahnte, wo Babette sich versteckte. Ich ging wieder hinein und schlug den Ordner mit ihren Artikeln auf. Ihre allererste große Reportage, viele Fotos, Fotos voller Zärtlichkeit für diesen ehemaligen Philosophiestudenten, der nach dem Mai 68 Ziegenzüchter geworden war. Sie hatte diesen Bruno geliebt, da war ich mir sicher. Le Castellat, das war's also. Dort steckte sie, davon war ich überzeugt. Ich machte mir eine Tasse Kaffee, dann rief ich die Auskunft an und bekam die Nummer von Castella. Beim fünften Klingeln hob jemand ab. Kann ich Bruno sprechen? Wer ist denn da? Montale, Fabio Montale. Ich höre. Wir kennen uns nicht, ich bin ein Freund von Babette, ich würde gern mit dir sprechen. Mit wem? Hören Sie, lassen wir das Theater, ich weiß, dass sie sich bei Ihnen versteckt. Sagen Sie ihr, Montale hat angerufen, sie soll mich schnell zurückrufen. Danke. Eine halbe Stunde später rief sie an. Fabio? Babette, wir müssen reden. Hast du die Disketten gekriegt? Ja. Gute Arbeit, findest du nicht? Babette, hör auf damit. Die Typen suchen dich und ich hab sie am Hals. Ich weiß nicht mehr weiter, Fabio. Komm her. Kommen? Spinnst du? Sie haben Gianni massakriert in Rom und seinen Bruder Francesco und Beppe, seinen Freund. Hier haben sie eine Frau getötet, die ich geliebt habe, und sie werden noch mehr Menschen töten, die ich liebe, verstehst du? Und schließlich mich und dich, früher oder später. Du willst ja wohl nicht jahrelang da oben hocken bleiben. Fabio, diese Arbeit ist mein ganzes Leben. Wenn du die Disketten gelesen hast, kannst du dir eine Vorstellung von der Mühe machen, die ich da reingesteckt habe. Wenn ich komme, kann ich mich gleich umbringen. Verdammt nochmal, Babette. Du ziehst alle Welt mit in die Scheißgeschichte deiner idiotischen Nachforschung. Macht dir das nichts aus? Kannst du ruhig schlafen, essen, vögeln? Gefällt es dir, dass meine Freunde umgelegt werden? Bist du noch zu retten? Du arme Irre! Solea. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Iseau. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Voyer. Erster Teil. Fabio, Hans-Peter Hallwachs. Lol, Jeanette Spassova. Elaine Isabel Redfern, Biro Martin Engler, Sonja Heike Warmuth, Killer Alberto Fortuzzi, Honorin Ingeborg Mitschinski, Babette Claudia Vogt. Sowie Michael Hahnemann, Klaus Herm, Rolf Marnitz, Götz Schulte und Tatja Seibt. Schnitt Marianne von Busse, Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Judith Lorenz, Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003. Am nächsten Montag können Sie dann den zweiten Teil von Solea hören, mit dem unsere Marseille-Trilogie dann endet. Hier ein Ausschnitt. Montale, wir haben miteinander zu reden. Ich will die Wahrheit. Ich gebe Ihnen eine zweite Chance. Ich legte die 5 Disketten von Babette auf den Tisch. Was ist das? Eine Anthologie der Mafia-Aktivitäten auf dem neuesten Stand. Genug, um von Marseille bis Nizza alles hochgehen zu lassen. Stecken Polizisten mit drin? Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Man kann sagen, es läuft gut zwischen Ihnen und der Mafia. Der Informationsaustausch. Fagette hat zum Beispiel jahrelang telefonische Überwachung bestimmter Politiker von der Polizei gekauft. Nur um sicherzugehen, dass sie sich auch an die Provisionen hielten, die ihm zustanden. Was noch? Jede Menge Politiker, Industrielle, Unternehmer stecken damit drin. Sie können da lesen, wer wie viel kassiert hat, in welcher Bank ihre Kohle liegt, die Kontonummer und so weiter. Lesen Sie.